Kundgabe 4772. Empfangen durch Bertha Dudder am 4.11.1949. Annehmen des Wortes. Akt des freien Willens. Wahrheitsträger. Was der Menschheit offenbart werden soll, das werde ich ihr immer und immer wieder zuleiten. Und ich werde auch wahrlich die rechten Vertreter finden für die Wahrheit von oben. Ich werde die geeigneten Gefäße für meine geistigen Ausstrahlungen erwählen und also die Menschen zu Wahrheitsträgern und Lichtspendern machen, die auch geeignet sind zur Weitergabe an die Mitmenschen. Dennoch soll von Seiten dieser nichts angenommen werden ohne Prüfung, das heißt, gedankliche Auseinandersetzung mit Geistesgut, das ihnen als Wahrheit dargeboten wird. Denn ebenso gut könnte euch Menschen auch Irrtum zugeführt werden, und da ihr euch verantworten müsset, seid ihr auch zur Prüfung verpflichtet, die jedoch unter Anruf um meine Hilfe unternommen werden soll. Es wird euch diese Prüfung aber leicht fallen, so ihr nur den Willen zur Wahrheit habt. Und die Erkenntnisfähigkeit wird euch gegeben zugleich mit der Wahrheit. Die Wahrheitsträger aber stehen unter besonderem Schutz von mir, denn da sie mein Wort verbreiten sollen, muss ich auch verständlicherweise dafür Sorge tragen, dass es rein erhalten bleibt für die Menschen, die nach der Wahrheit trachten. Ihnen soll reinste Wahrheit werden. Dennoch haben aber auch die Wahrheitsträger freien Willen. Es ist das Aufnehmen meines Wortes stets ein Akt des freien Willens. Also werde ich sie auch nicht hindern, Irrtum anzuhören und sich selbst dazu einzustellen. Ich werde wohl ihren Geist erhellen, so dass sie klar und deutlich den Irrtum erkennen können. Doch ich zwinge sie auch nicht, die Wahrheit anzunehmen, begründe nur leicht verständlich den Inhalt meiner Offenbarungen, so dass es dem willigen Menschen auch leicht fällt, die Wahrheit anzunehmen und sie auch zu vertreten den Mitmenschen gegenüber. Und so wird die Wahrheit aus mir stets und ständig der Erde zugeführt werden. Und immer wieder werden sich Menschen finden, die sich würdig und fähig machen, Empfänger meiner Lichtstrahlungen zu sein. Ich kenne ihre Herzen, ihre Liebefähigkeit und ihre Bereitwilligkeit, mir zu dienen, also zu arbeiten für mich und mein Reich. Und ich werde die Arbeit segnen. Ich werde den guten Willen und die Liebe zu mir segnen und ständig Schutz und Hilfe angedeihen lassen denen, die also für die Wahrheit eintreten, die sie von mir empfangen haben. Und ich werde die Wahrheit ständig zur Erde leiten, auf dass die Menschheit nicht in der Finsternis zu wandeln brauchet, und mit meinem Willen bekannt werde. Denn die Erfüllung meines Willens ist ihre Lebensaufgabe, die ein jeder Mensch leisten muss und auch kann, wenn er nur guten Willens ist. Amen.